Let's turn to Revelations 1 again. Starten wir wieder hin zur Offenbarung, and, Kapitel 1. Ask the Lord to bless this. Und bitten wir den Herrn, dass segnen möge. Lord Jesus, I thank you for your word. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. I pray that you bless these thoughts. Ich bitte, dass du diese Gedanken segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. In your name. In deinem Namen. Amen. Amen. Let's start with verse 8 again and we'll just go into 9. Starten wir zu Vers 8 und dann werden wir weitermachen. Okay. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Ich bin das Alpha und Omega, spricht der Herr. Who is, who was and who is to come. Spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. The Almighty. Der Allmächtige. Now, I want you to think of a verse. I want you just to turn back to Isaiah where Doug was last week. And I want you to go to verse chapter 41. Hin zu Kapitel 41 von Jesaja, da waren wir auch letzte Woche. I'm sorry, chapter 41. Kapitel 41 von Jesaja. Because this is a really, really big deal when the Lord says, I'm the Alpha and the Omega. Weil das wirklich eine ganz große Sache, wenn der Herr sagt, ich bin Alpha und Omega. There can be nothing bigger that he can say about himself. Er könnte nichts Größeres von sich selbst sagen. And let's see Isaiah 41:4. Jesaja 41, Vers 4. This is God speaking. Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? Wer hat es gewirkt und getan, der die Generationen ruft von Anbeginn? I, the Lord, the first of them and the last, I am He. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. God calls history. Gott ruft die Geschichte. Turn to chapter 44. Schlagen wir zu Kapitel 44. Look at verse 6. Vers 6. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Right? The Almighty means he can do anything. Allmächtig bedeutet, er kann alles tun. There's nothing that he cannot do. Da gibt es nichts, was er nicht tun könnte. Except lie. Außer zu lügen. God does not lie. Gott lügt nicht. But God is almighty and he can do anything he wants to do. Gott ist allmächtig und er kann alles tun, was er tun möchte. But er he tells us he does not lie. Aber er lügt nicht. I am the first and the last. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Apart from me there is no God. Und außer mir gibt es keinen Gott. That's what it means. Das ist das, was es he's bedeutet. He's the first. He's the last. Er ist der Erste. Er ist der Letzte. If he's the first, there's nothing before him. Er ist der Erste, da gibt es niemanden vor ihm. If he's the last, there's nothing after him. Und wenn er der Letzte ist, dann gibt es auch niemanden nach ihm. And he's everything in between. Und er ist auch alles dazwischen. There is no God outside of him. Es gibt keinen Gott außerhalb von ihm. Everything includes everything that is was created by him. Alles, was existiert, wurde von ihm for him, geschaffen. Lives through him. Auch für ihn geschaffen und es lebt auch he encompasses everything. Er umfasst alles. I am the Alpha and the Omega. Ich bin das Alpha und das Omega. I am fully in control of everything that exists. Ich habe alles, was nur existiert, vollkommen unter meiner Kontrolle. Who then is like me? Wer ist dann wie er? Let him proclaim it. Lass ihm sagen. Let him declare and lay out before me. What has happened since I established the ancient people? Er ruf und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? And yet, what is to come? Und was eintreten wird? Yes, let him foretell what will come. Sollen sie uns verkünden? This is what Revelation is all about. Und das ist das, worum es eigentlich in der Offenbarung geht. A revelation of Christ. Die Offenbarung Christi. And how Jesus Christ will come and conquer his enemies and set up his kingdom. Wie Jesus kommen wird und seine Feinde überwinden wird und sein Königreich aufrichten. Do not tremble, do not be afraid. Zittert nicht, habt keine Angst. I am the Alpha, the Omega. Ich bin das Alpha und das Omega. I am Almighty God. Ich bin der allmächtige Gott. I can do anything. Ich kann alles tun. I even proclaim the generations ahead of time. Und ich kann schon die Geschlechter im Voraus bestimmen. Do not fear. Habt keine Angst. Have no fear. Do not tremble, do not fear. Zittert nicht und habt keine Angst. Did I not proclaim this and foretell it long ago? Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es nicht schon längst hören lassen? You are my witnesses. Und es euch verkündigt? Is there any God beside me? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? No, there is no other rock. Gibt keinen Fels. I know not one. Ich kenne keinen. Now keep going. Let's go to chapter 46. Gehen wir zu Kapitel 46. And see what he says here. Schaut mal, was hier sagt. Look at verse 8. Vers 8, 46, Vers 8. Remember this. Fix it in your mind. Take it to heart, you rebels. Denkt daran und ermannt euch. Nehmt es wieder zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Remember the former things, those of long ago. Gedenke des Früheren, von der Urzeit her. I am God and there is no other. Dass ich Gott bin, es gibt keinen sonst. I am God and there is none like me. Keinen Gott gleich mir. We just sang that, there is none like you. Wir haben es gerade gesungen, es gibt keinen wie dich. That's Isaiah 46, 9. Das ist Jesaja 46, Vers 9. I make known the end from the beginning. Der ich von Anfang an das, den Ausgang verkünde. From ancient times, what is still to come. Vom Alters her, was noch nicht geschehen ist. I say, my purpose will stand. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. And I will do all that I please. Und alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Amazing. Now turn to chapter 48. Schlag zu Kapitel 48. Verse 12. Vers 12. Listen to me, O Jacob. Höre auf mich, Jakob. Israel, whom I called. Und Israel, mein Berufener. I am he. Ich bin der da ist. I am the first and the last. Ich bin der Erste, ich auch der Letzte. My own hand laid the foundations of the earth. Ja, meine Hand hat die Grundmauern der Erde gelegt. Look at verse 17. Vers 17. This is what the Lord says. So spricht der Herr. Your Redeemer, the Holy One of Israel. Und dein Erlöser, der Heilige Israels. I will close with this. I am the Lord your God. Ich bin der Herr, dein Gott. Who teaches you what is best for you. Der dich lehrt zu deinem Nutzen, zu deinem Besten. Who directs you in the ways you should go. Der dich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. If only you had paid attention to my commandments. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Your peace would have been like a river. Dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen. Your righteousness like the waves of the sea. Und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Go back to Revelations. Gehen wir zurück zur Offenbarung. Verse 8 again. Vers 8 noch einmal. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Who is, who was and who is to come, the Almighty. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Now this is in the red letter edition says this is the Lord speaking here. In der Ausführung, wo die Worte des Herrn in Rot geschrieben sind, ist es in Rot verzeichnet. Some people say it's God the Father. Also Leute sagen, es wäre Gott der Vater. It doesn't matter. Aber das spielt keine Rolle. God is speaking. Es ist Gott, der spricht, auch der Vater, der Jesus. That the Lord says the same thing. Und wir können sehen, dass der Herr, also Jesus, das Gleiche sagt. Jesus is God. Jesus ist Gott. He was from the beginning, always. Er war von Anfang an und er war immer. This is a revelation of him. Es ist eine Offenbarung von ihm. It's a revelation of Jesus Christ overcoming the world. Es ist eine Offenbarung von Jesus Christus, wie er die Welt überwindet. And he is going to bring his kingdom in. Und sein Königreich hier in diese Welt this hineinbringt. Book is a book of comfort. Es ist ein Buch des Trostes. Because with all of history before us, denn mit all der Geschichte, die doch vor uns liegt, and everything that man went through, the church went through in the last 2000 years, aber auch mit all dem, wodurch die Kirche gegangen ist in den letzten 2000 Jahre, we have to know that the Lord is in control. So müssen wir doch einfach wissen, dass der Herr alles unter Kontrolle fully hat. Fully in control. Er hat alles völlig unter he Kontrolle. Calls forth the generations. Er ruft ein Geschlecht nach dem anderen in Existenz. The early church went through severe persecution under the Caesars. Die frühe Gemeinde ist durch sehr, sehr harte Verfolgung gegangen durch die Kaiser. Look at verse 9. Geht zu Vers 9. I, John, your brother and companion. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse. In tribulation. In der Bedrängnis. Or suffering. In dem Leiden. Number 2, in the kingdom. Und dem Königtum. And number 3, und drittens, in perseverance. Und dem Ausharren, dem Durchhalten. Or the word patience. In dem Ausharren, in der Geduld. Why do you think he picked those three words? Warum hat diese drei Begriffe gewählt? I thought about it last night. Why those three words? Warum genau diese drei Worte? Why not your companion in joy? Warum hat er nicht gesagt, euer Mitgenosse in faith Freude, and peace. Im Frieden? Why not your companion in in faithfulness, warum nicht euer Kamerad in der Treue, righteousness, in der Gerechtigkeit, and hope, und in der Hoffnung. Like, why these three? Warum genau diese drei, Bedrängnis, das Reich und das Ausharren? Well, if you look at the first two, wenn man die ersten beiden anschaut, polar opposites of each other. Die sind völlige Gegensätze. Tribulation is pain. Die Bedrängnis bedeutet Schmerz. The kingdom is paradise. Das Königreich bedeutet Paradies. Tribulation is just for a moment. Die Trübsal ist für eine Zeit lang nur. The kingdom is eternal. Das Königreich ewig. And maybe he's just comparing these two right here. Vielleicht hat er sie einfach nur miteinander verglichen oder einen Gegensatz gesetzt. I'm your companion in tribulation. Ich bin euer Kamerad in der Trübsal. And in the kingdom. Aber auch im Königreich. In this moment of tribulation. In diesem Moment der Trübsal. 2. Corinthians chapter 4 verse 17. 2. Korinther 4 Vers 17. This momentary affliction is this light affliction is but for a moment. Diese leichte Bedrängnis, sie ist nur für eine kurze Zeit. But it works for us. Aber es bewirkt für uns an eternal weight of glory. Ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. So he is our brother and companion in suffering. Er ist unser Bruder und unser Kamerad im Leiden. And in the kingdom. Aber auch in dem Reich. And he had to go to Patmos. Und er musste nach Patmos gehen. He was the last of the apostles. Er war dort als letzter der Apostel. We know that he suffered. Wir wissen, dass er dort gelitten hat. Because he was one of the ones who said to the Lord, "Can I sit?" You know, my mom actually has a question. Also er war ja der, beziehungsweise es war eigentlich die Mutter, die für ihn fragt und sagt: Lord, can my two sons sit at your right and left hand when you get into your kingdom? Herr, könnten meine beiden Söhne zu deiner rechten und linken sitzen, wenn du dein Reich dann errichtest? You know, I got this. I just thought, you know, they're such good-looking boys. If ich put James gedacht, over here. Die schauen doch gut aus, meine Jungs, ne? And den John Jakobus over there. Rechten und now, den Johannes zu deiner linken. In the middle, Lord. Und du sitzt in der Mitte. In your kingdom. In deinem Reich. And they can sit right and left. Rechts und links. And the Lord said, it's not for me to declare that. Der Herr sagte nur, das ist nicht meine Sache, dies zu ernennen. And then he looked at the boys. Und dann schaute er aber die beiden an. And he had a question. Die beiden Männer, Johannes und Jakobus, can you und dann drink hatte eine the cup? Frage. Könnt ihr den Kelch trinken? Can you drink the cup that I have to drink? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss? And surprisingly they said, und überraschenderweise sagten sie ja. Yes, we can. Und sie sagten, ja, wir können and das. James und Jakobus was the first of the apostles to die. War der erste der Apostel, der dann Märtyrer wurde. And John was the last. Und Johannes war der letzte. Stephen died before James, but he was the first apostle to die. Stephanus starb vor dem Jakobus, aber Jakobus war einer von den Aposteln. History says that he preached such a storm up in the prison before he was killed. Von der Geschichte ist es aufgezeichnet, dass er so einen Sturm da gepredigt hat im Gefängnis. He went out like a blaze of fire. Er ist praktisch wie ein Feuerstrom da gewesen. And his brother would live another, almost 60, more than 60 years after he died. Und sein Bruder, also der Johannes, erlebte noch weitere 60 Jahre, nachdem Jakobus verstorben war. And he would drink the cup. Und auch er würde diesen Kelch he trinken müssen. Put in this prison island, Patmos. Er ist auf dieses Gefangenenlager auf Patmos gekommen. And he was a companion and brother in tribulation. Und so war auch er ein Kamerad und ein Bruder in der Trübsal. Because in Acts chapter 14, verse 22, denn in der Apostelgeschichte 14, Vers 22, it is through much tribulation, so geschieht es doch durch viel Leid und Bedrängnis, that we enter the kingdom. Dass wir in das Königreich eintreten. Tribulation prepares us for the kingdom. Diese Bedrängnis, sie bereitet uns vor auf das Königreich. Because tribulation, denn die Bedrängnis, forces us, sie zwingt uns, to go where we never would go with God. Mit Gott dorthin zu gehen, wo wir sonst nie mit ihm hingehen würden. Tribulation forces us to trust God. Denn die Trübsal, sie zwingt uns förmlich, Gott zu vertrauen. We don't trust God on our own. Alleine kommen wir doch da nicht hin, dass wir ihm vertrauen. Tribulation forces us to. Aber die Trübsal, sie zwingt uns dazu. 2. Corinthians chapter 4. 2. Korinther Kapitel 4. Earlier, verse 12. In einer Verse davor, da heißt es, death works in. Der Tod wirkt in uns, and life unto others. Aber Leben zu den anderen. Death works in, der Leben wirkt in uns, and Christ is manifested. Der Tod wirkt in uns, auf das Christus manifestiert werden kann. We experience Christ. So erleben wir Christus. Now look at the third word here. Was ist mit dem dritten? Perseverance. Durchhalten. Now if we look at Romans 5, Wenn wir Römer 5 uns anschauen, we know the tribulation, wir wissen, dass die Trübsal works patience. Ausharren bewirkt. It works perseverance. Und somit dann auch durchhalten. I've always defined perseverance as I have no choice but to trust God. Ich habe das Durchhalten so definiert, dass ich keine andere Chance habe, als Gott zu vertrauen. I hate tribulation. Ich hasse die Trübsal. I can't stand when things go wrong. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Dinge da verkehrt laufen. But there's something good about it. Aber da ist etwas Gutes dran. I gotta trust God now. Ah. Jetzt muss ich Gott vertrauen. Can't trust myself? Ich kann nicht auf mich selbst vertrauen. Come on, I can do this. Also ich könnte auf mich schon vertrauen. So hard, ich kann es doch machen oder nicht? Ist doch nicht zu schwer. It's too hard. Na, ah. Doch zu schwer. Ah. Okay. Okay. Ah. All right. Look, I'll trust you. Na gut, ich vertraue dir. Ah, okay, I got no choice. Ich habe ja keine Wahl. I can't figure this out. Also ich habe keine Ahnung, wie das this funktionieren too big soll. For me. Das ist für mich zu groß. It's beyond me. Das ist jenseits meiner Kapazität. I trust you. Okay, right. Ich vertraue dir. And what I want to bring out today is another definition of perseverance. Was ich jetzt heute herausstellen möchte, ist eine weitere Definition für das Durchhalten, Ausharren. Perseverance embraces the situation. Das Durchhalten umarmt die Situation. And when we embrace our tribulation, wenn wir unsere Trübsal förmlich umarmen, we'll be ready for the kingdom. Dann sind wir auch bereit für das Königreich. When we see these two extremes, wenn wir diese beiden Extreme sehen, that through much tribulation we'll enter the kingdom. Durch viel Trübsal und Bedrängnis werden wir das Königreich eintreten. It's God's plan. So ist Gottes Plan. In Isaiah, I know the best for you. In Jesaja sagt er, ich weiß doch das Beste für dich. Look, when you get to the kingdom, you're going to ask me, why didn't you give me more tribulation? Aber wenn du in das Königreich kommst, wirst du sagen, warum hast du mir denn noch mehr und so viel Trübsal gegeben? Why didn't you give me more? Warum hast du mir nicht noch mehr gegeben? I'm not even ready to be here. Ich war ja noch gar nicht bereit, um hier zu sein. I can't even believe how beautiful this is. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schön das hier ist. You want me to go back over what you were like? Also möchtest du, dass ich nochmal drüber gehe und dir sag, wie du warst? How much complaining you did? Wie oft du dich beklagt hast? How you felt sorry for yourself? Wie du dir dann dir selbst leid getan hast? You want me to show you how many times you cursed me? Soll ich dir zeigen, wie oft du mich verflucht hast? Well, I didn't know. Ich habe das doch nicht wissen didn't können. Know. You didn't read my word. Well, na, du hast es nicht gewusst, weil du mein Wort nicht gelesen hast. I mean, I said in 2 Corinthians 4:17, how many times did Pastor Rob speak on that? Wie oft hat Pastor Rob darüber gesprochen mit 2. Korinther 4:17? Should I quote his words? Soll ich seine Worte zitieren? Or should I quote my words? Oder soll ich meine Worte? Light afflictions are for but a moment. Diese leichte Trübsal ist nur für einen Moment. They work for a greater eternal weight of glory. Oh, und das wird noch ein viel größeres ewiges Gewicht an Herrlichkeit bewirken. Und hier ist es, diese Herrlichkeit. And now you're asking me why I didn't give you more tribulation? Und jetzt fragst du mich, warum ich dir nichts mehr hätte an Trübsal geben sollen? You remember James and John, they said they could drink the cup. Erinnere dich doch an Jakobus und Johannes. Sie haben gesagt, ja, wir können den Kelch trinken. They drank the cup. Und sie haben ihn getrunken. You read Revelations, you were in the class, weren't you? Lies der Offenbarung. Warst du nicht in der Klasse? John said I was a brother in suffering. And the kingdom Johannes and perseverance. Eben, ja, ich bin dein Kamerad und Bruder in dem Leiden, aber auch in dem Reich und im Ausharren. This word perseverance. Dieses Wort Ausharren, durchhalten. Right? I'm a brother in tribulation and the kingdom. Ich bin ein Bruder in der Trübsal und in dem Königreich. But right now I live in perseverance. Aber jetzt lebe ich einfach in dem Ausharren. Which means I'm embracing my situation. Das bedeutet, ich umarme einfach meine Situation. I'm not living on Patmos complaining. Ich lebe nicht in Patmos und beklage mich cursing hier God, und verfluche Gott. Thinking, why did I have to be an apostle for? Dass er sagen würde, warum muss ich jetzt überhaupt ein Apostel was sein? Was so stupid? Bin ich da so dumm? I can drink the cup, Lord. Ich kann den Kelch trinken. I hate this cup. Ich hasse diesen Kelch. I don't want to live on this island. Ich möchte nicht auf dieser Insel leben. I wish I would have died earlier. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre da früher gestorben. Why didn't I get my head chopped off? I'd had this all over already. Also warum wurde nicht mir das Haupt abgeschlagen, dann wäre das alles schon vorbei hier. Could you picture him complaining? Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich da beklagt? No. Nein. He's out there, he's persevering. Nein, er ist da draußen in Patmos und er hält durch. Because he knows the kingdom is coming. Weil er ja weiß, das Königreich kommt. And he knows every second that he embraces the situation. Und er weiß jede Sekunde, wo er da diese Situation einfach umarmt. He is experiencing the glory of God. Da erlebt er doch die Herrlichkeit Gottes. Let's read a little further. Lesen wir weiter. I, John, your brother and companion in suffering and kingdom and patience. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und im Königtum und im Ausharren in Jesus. That are ours in Jesus. War auf der in was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. War auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu willen. On the Lord's day I was in the spirit. Ich war an dem Herrn, ich war an des Herrn Tag im Geist. That's like the Lord's day is Sunday. Der Tag des Herrn ist der Sonntag. The first day of the week when he rose from the dead. Denn es war ja auch der erste Tag der Woche, als er von den Toten auferstand. I was in the spirit. Ich war im Geist. Right? He wasn't in the flesh, he was in the spirit. Er war nicht im Fleisch, er war im Geist. He was just on the island living in tribulation. Er war dort auf dieser Insel und er lebte in Trübsal. He was embracing the situation. Aber er umarmte die Situation. And that's it's such a breakthrough when we embrace our situation. Und das ist so ein Durchbruch, den wir erleben, wenn wir unsere Situation umarmen. Lord, don't deliver me from this until I learn everything you want me to learn. Herr, bitte befreie mich nicht davon, bevor ich nicht alles gelernt habe, was ich da lernen soll. I'm embracing it. Ich umarme diese Situation. I want to squeeze this thing like a lemon. Ich möchte das wirklich förmlich auspressen wie eine Zitrone. I know it tastes like a lemon. Es schmeckt auch so wie eine Zitrone. But let's make lemonade. Aber machen wir da Zitronenlimonade. Let's squeeze the situation and teach me everything I can learn. Pressen wir das förmlich aus, dass wir wirklich alles lernen, was wir in der Situation lernen können. We have no choice anyway. Wir haben eh keine andere Wahl. Where is he going to go? Wohin soll er denn hingehen? He's going to get a boat and try to get out of Patmos? Was hätte er jetzt tun sollen? Hätte er vielleicht ein Boot nehmen sollen und einfach wegsegeln? And the Apostle John tried to escape four times from the island of Patmos. Der Apostel Johannes hat viermal versucht, dort von der Insel zu fliehen. But he was caught every time. Aber jedes Mal wurde er wieder gefangen genommen. No, he embraced it. Na, er hat das nicht so gemacht. This er hat es einfach umarmt. Es war Gottes Plan. I will embrace it. Und so, es ist Gottes Plan. Ich werde diesen Plan umarmen. I remember seeing a newsletter from the Martyrs. What's that organization from Richard Wurmbrand? Voice of the Martyrs. Es gibt die Stimme der Märtyrer von Richard Wurmbrand. Und ich habe da den Newsletter erhalten. And there was this guy going to be hanged. Und das wurde berichtet von einem Mann, der vor seiner Strangulierung stand. And they took him to the, his family was there and they walked him to the gallows. Seine Familie war auch dort und so führten sie ihn hin zu seinem Galgen. He never looked to the left, never looked to the right. Er schaute nicht rechts, er schaute nicht links. This is a recent thing in the last 30 years or so. Das ist irgendwann in letzter Zeit passiert, vielleicht in den letzten 30 Jahren. He walked to the gallows. Er ging direkt auf den Galgen zu. He kissed the rope. Er küsste das Seil. And he said, "Oh, blessed rope." Er sagte, du gesegnetes Seil. That will bring me into the presence of my Savior. Denn du bist ja das, was mich in die Gegenwart meines Herrn bringen wird. And he never hesitated, never wavered. Er hat nicht gezögert, er hat auch nicht geschwankt. But he embraced the situation. Aber er hat die Situation umarmt. And the thing is, we have no choice anyway. We're not going anywhere. Wir haben gar keine andere Wahl, denn wir werden nirgendwo hinkommen. You can't change tribulation. Du kannst die Trübsal, die Bedrängnis, du kannst sie nicht anyway. Ändern. Du wirst so oder so aufgehängt werden. You're going to be on the island of Patmos anyway. Du wirst in jedem Fall auf dieser Insel sein. So we embrace it. Also umarmen wir das. Through perseverance. Durch Durchhalten. And we say, yes, Lord, okay. Wir sagen, ja, Herr, okay, lass use es sein. The situation to prepare me for your kingdom. Verwende die Situation, um mich für dein Königreich vorzubereiten. And Patmos prepared John. Und Patmos hat Johannes vorbereitet. And that was his cup to bear. Und das war sein Kelch, den er trinken musste. He was like a living martyr. Er war wie ein lebendiger Märtyrer. Okay, we'll just close. And the Sunday I was in the spirit and heard behind me a voice like a trumpet. Und ich war an dem Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Write on a scroll what you see and send it to the seven churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es in sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Those seven churches stand for four things, at least. Diese sieben Gemeinden repräsentieren eigentlich vier Dinge. They were historical churches of that day. Sie waren tatsächlich auch historische Gemeinden, die es in der damaligen Zeit gegeben hatte. As we look at each one, they also represent seven time periods in church history. Aber wenn wir jede einzelne uns betrachten, können wir sehen, dass sie auch sieben Zeitabschnitte der Kirchengeschichte repräsentieren. Progressively. Und zwar in einer fortschreitenden Weise. Number three, Punkt 3. Also represent churches today. Sie repräsentieren aber auch Typen von Gemeinden, wie wir sie auch heutzutage finden. Which church we are. Ich frage mich, was sind wir für eine Gemeinde? We are one of them. Wir sind sicherlich auch eine dieser Typen in Gottes Augen. Five of them were bad. Fünf von ihnen waren schlecht. And two were good. Und zwei waren gut. I wonder which one the Lord would call us. Und ich frage mich, wie würde uns Gott jetzt selbst einordnen? And number four, Punkt 4. They speak of seven characteristics. Sie sprechen von vier Merkmalen oder Eigenschaften, that can be in each one of us, die in jedem von uns anzutreffen sein können, or in our church. Oder auch in unserer Gemeinde. That means we can be like the church of Sardis. Wir können vielleicht so sein wie die Gemeinde von Sardis. We have a name. Wir haben einen Namen. We are CEG. Wir sind die CEG. But you're dead. Aber wir sind tot. And then we have different characteristics. Und dann haben wir vielleicht auch andere Merkmale. Secondary characteristics. Also das erste war der vorrangige Merkmal. Das andere sind weitere Eigenschaften, die wir so sekundär haben. Aber wir können vielleicht auch die Gemeinde von Philadelphia sein. That's weak but loves the word. Die zwar schwach ist, aber das Wort liebt. I can be in a Philadelphia church. Aber es kann auch sein, dass ich in einer Philadelphia-Gemeinde bin. But I am a Sardis believer. Aber ich bin ein Sardis-Gläubiger. I can be in a Philadelphia church. Ich bin in der Philadelphia Gemeinde. But I myself am Laodicean. Aber ich selbst bin, ich bin wie der Typ von Laodicea. That means I'm sickly. Ich bin irgendwie krank. Sardis is sleeping. Sardis bedeutet, das ist die Gemeinde, die schläft. How about what are some of the other churches? Thyatira. Wie ist das mit der Gemeinde von Thyatira? The sensual church. Sie war sinnlich. And on and on, and you have the Church of Ephesus. Oder die Gemeinde von Ephesus. The legalistic church. Die legalistische Gemeinde. I can be in a Church of Philadelphia, but I myself am legalistic. Ich bin in einer Gemeinde dem Typ nach Philadelphia, aber ich selbst bin ein Legalist. I'm in a legalistic church, but I myself am Philadelphia. Ich bin in einer gesetzlichen Gemeinde vielleicht, aber ich selbst habe die Einstellung von Philadelphia. So as we go through the churches. Wenn wir also diese verschiedenen Gemeinden da durchgehen, we'll look at these different points. Da werden wir uns diese vier Punkte anschauen. The church age, das Gemeindezeitalter betrachten. We're living right now in the age of Laodicea. Wir leben jetzt in dem Zeitalter von Laodicea. It's the seventh age. Es ist das siebte Zeitalter. That was the worst of the churches. Es war das schlimmste Gemeindezeitalter. Like 1/4 of the world's population says they're Christian. Ein Viertel der Weltbevölkerung sagt, dass sie Christen sind. This whole country says it's Christian. Das Land sagt, es ist ein christliches Land. You can't even say the name Jesus. Dann kann man den Namen Jesus nicht aussprechen. The Lord said of Laodicea, you, der Herr sagt über Laodicea, hot nor cold. Du bist weder heiß noch kalt. I will spew you out of my mouth. Ich werde dich einfach ausspeien aus meinem Mund. We are living in an age of Laodicea. Wir leben in diesem Zeitalter von Laodicea. Where people are called Christians, but they're not, they have no fire in them. Wo Leute sich Christen nennen, aber sie gar kein Feuer in sich tragen. More professing Christians in the world today than ever in history. Es gibt mehr lippenbekennende Christen, als je in der Weltgeschichte es gegeben hat. And yet there are still Philadelphia churches all over the world. Und doch gibt es immer noch Gemeinden nach dem Typus von Philadelphia in der ganzen Welt. And the Smyrna church. Oder die Smyrna Gemeinde. The church that suffers. Die Gemeinde, die leidet. All through Africa and Indonesia. Zum Beispiel in Afrika, in Indonesien. 100,000 churches burned in Indonesia alone. Allein in Indonesien sind 100,000 Gemeinden niedergebrannt worden. So all this is happening. Und all dieses geschieht auch aktuell zur jetzigen Zeit. And we'll just close. Let's close. Let's go down. We see a vision of the Lord. Hier können wir beobachten, wie Johannes diese Vision vom Herrn hat. And he sees the Lord in all of his glory. Und er sieht den Herrn in seiner ganzen Herrlichkeit. We read this last week, we won't read it again. Wir haben es letzte Woche gelesen, wir werden es jetzt nicht nochmal lesen. This is how we see the Lord today. Und so können wir heute den Herrn sehen in der Form. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. We don't know anyone after the flesh. Wir erkennen niemanden nach dem Fleisch. Verse 18. Vers 18. 2. Korinther 5. Or 16, I can't remember. 5 Vers 18. Is it 18 or 16? We don't know anyone after the flesh. Wir kennen niemanden nach dem Fleisch. We don't even know the Lord after the flesh. Und nicht einmal den Herrn nach dem Fleisch. 16. We don't even know the Lord after the flesh. Wir können nicht einmal den Herrn nach dem Fleisch. If Jesus appeared here, he would not be he would not look like he does in Jesus of Nazareth. Wenn Jesus hier erscheinen würde, er würde nicht so erscheinen, wie er damals ausgeschaut hat als Jesus von Nazareth. Like this. Er würde so ausschauen, wie Johannes ihn sieht. We would fall as dead people. Und wir würden einfach vor ihm niederfallen, wie tot. Denn er ist Alpha und Omega. He's in his glory right now. Er ist in seiner Herrlichkeit. He's the beginning, he's the end. Er ist Anfang und Ende. He's almighty God. Er ist der allmächtige Gott. He breathed the universe into existence. Er hat das Universum einfach in Existenz he's gesprochen. Everything in control. Er hat alles unter Kontrolle. And he has a purpose. Er hat einen Zweck. And he knows what's best for us. Und er weiß, was für uns am besten ist. From eternal point of view. Und zwar aus ewiger Sicht. So that we stand before him, sodass, wenn wir dann vor ihm stehen, we can say, Lord, können wir sagen, Herr, there were so many things about my life I didn't like. Da gab es so viele Dinge in meinem Leben, die mochte ich überhaupt nicht. But you know what? Ja, weißt du was? Thank you. Dankeschön. By your grace, I embraced it. Durch deine Gnade habe ich es doch umarmen können. I mean, I couldn't stand this or that or my kid or this or my spouse or also ich konnte my situation. Gar nicht ertragen, vielleicht mein Kind, vielleicht mein Gatten und meine Gattin oder diese Situation oder meinen Chef. Couldn't stand the country I came from. Oder ich kann das Land gar nicht ertragen, wo ich daherkomme. So pathetic, I couldn't stand it. You know, sad, it's just sad. So traurig. Yeah, why me? Warum ich, warum ich, warum ich? Didn't have a family. Hab keine Familie. Born in an orphanage. Bin aufgewachsen in einem Waisenhaus. But you know what? Weißt du was? Now I see. Jetzt kann ich es erkennen. You really knew the best for me. Du hast das Beste für mich gewusst. And God uses tribulation. Und Gott benutzt diese Trübsal, um uns vorzubereiten für das Königreich. We have to embrace it. Wir müssen sie einfach umarmen. Just hold it and say, Lord, halt sie fest und sag, Herr, this is the rope that will bring me into your glory. Das ist das Seil, was mich in deine Herrlichkeit bringen wird. Oh, blessed trial. Oh, gesegnete Prüfung. I love you. Ich liebe dich. I embrace this. I ich werde dich umarmen. Fast. Ich werde mich an dir festhalten. We see Jesus in his glory. Wir sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. And let's just close with, look at verse 17. Und schließen wir ab mit Vers 17. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last." Und er legte seine rechte auf mich und sprach: "Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte." I am the living one. Und der Lebendige. I was dead. Und ich war tot. I went through tribulation. Ich bin durch die Trübsal gegangen. I know what it's all about. Ich weiß, wie es da ausschaut. I was dead. Ich war tot. They killed me. They crucified me. Sie haben mich umgebracht. Sie haben mich gekreuzigt. And I'm alive. Aber doch lebe ich. And behold, I live forevermore. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. And I hold the keys of death and Hades. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Death meaning physical death. Tod bedeutet den körperlichen Tod. And Hades physical, spiritual death. Und Hades bedeutet den geistlichen Tod. Now let's close. Lass uns write abschließen. Therefore what you have seen. Schreibe nun, was du gesehen hast. What is now. Was ist. And what will take place later. Und was nach diesem geschehen wird. Write chapter 1 is what you've seen. Kapitel 1 ist das, was du gesehen hast. The things that are now, chapter 2 and 3. Kapitel 2 und 3, das sind die Dinge, die jetzt sind. In chapter 4 through 20. Und Kapitel 4 bis 22. Is later. Das ist das, was noch kommen wird. Verse 20 and it's the end. Vers 20, damit schließen wir ab. The mystery of the seven stars that you saw in my right hand. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen and the seven golden lampstands is this. Und die sieben goldenen Leuchter betrifft. The seven stars are the angels. Die sieben Sterne sind Engel of the seven churches. Der sieben Gemeinden. And the seven lampstands are the seven churches. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Now that word angels. Und dieser Begriff Engel im Deutschen übersetzt. The same word in Luke 7:24. Das gleiche Wort wie in Lukas 7 Kapitel 24. Kapitel 7 Vers 24. Messengers of John. Da ist geschrieben von den Botschaften, die Johannes Botschaftern Johannes geschickt hat. Es spricht das nicht zunächst oder nur von einem Engel. And it says that he holds the seven messengers in his right hand. Sondern es kann auch von einem Botschafter sprechen und so heißt es eben, dass hält diese sieben Botschafter in seiner Hand. Question is, who are these people? Die Frage ist, wer sind diese Leute? We know the seven lampstands. Wir kennen doch die sieben Leuchter. They are the seven churches. Das sind die sieben Gemeinden. But he has seven stars in his right hand. Aber da wird beschrieben, dass er 7 Sterne in seiner Hand hat. Only two possibilities. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. You can check with all the scholars. Also diese 7 Sterne sind die 7 Botschafter. Either each church has an angel, entweder hat jede Gemeinde einen Engel bestellt, which I find nowhere in the scripture, was ich aber nirgendwo in der Schrift zu finden kann, that a church has an angel. Dass man jetzt sagen würde, dass eine Gemeinde einen Engel hat. In Colossians 2, in Kolosser 2, you find around verse 19 somewhere, in Vers 19 etwa, that we are not to focus on angels. Da wird uns beschrieben, dass wir uns nicht auf Engel konzentrieren sollen. Second possibility, according to all scholars, zweite Möglichkeit gemäß aller Schriftgelehrten, is that this star is the pastor of the church. Dass dieser Stern dem Pastor der Gemeinde entspricht. Either an angel of the church or the pastor of the church. Entweder ist es ein Engel der Gemeinde oder ist es der Pastor der Gemeinde als Botschafter. If he speaks of the angel, wenn er damit jetzt die Engel meint, and I apply it to myself, es aber jetzt auf mich selbst anwende, I don't lose anything. Dabei verliere ich ja nichts. But if I apply it to the angel and it speaks of the pastor, wenn ich es aber auf den Engel anwende, es aber eigentlich an den Pastor gerichtet ist oder meint, dann tue ich sehr viel verlieren. It's the messenger. Er ist der Botschafter. It's the one who brings forth the message. Es ist der, der die Botschaft hervorspricht. I apply it to myself. Also tue ich es als Pastor auf mich anwenden. Two things it tells me. Zwei Dinge sagt mir das. To be in the right hand of God, of Christ. Dass ich in der rechten Christi bin. Speaks of a positive and a negative. Das spricht von 2 Punkten. Positiv 1 und auch negativ. It speaks of his grace. Es spricht auf der einen Seite von seiner Gnade. It speaks of his truth. Und es spricht auch von seiner Wahrheit. In terms of accountability. Im Sinne der Verantwortung. That's how I see it. So sehe ich das. I see that God, whoever is in leadership, wer auch immer da die Leitung übernimmt, of a small group of anything, sei es eine kleine Gruppe oder auch nur irgendetwas, is in the right hand of the Lord. Er begibt sich damit in die rechte Hand des Somebody Herrn. Somebody is held accountable. Denn jemand muss auch verantwortlich gehalten werden. Each of us will be held accountable for whatever we are over. Jeder von uns wird verantwortlich sein für das, worüber uns der Herr gesetzt hat. I will be held accountable for this church, no one else. Ich werde verantwortlich gehalten werden für diese Gemeinde und niemand anders. I will stand there. Ich werde dort stehen. And I'm not going to be able to call someone up next to me. Und werde niemanden daneben mir jetzt eben rufen. And say, help me here. Und sagen, hey, hilf mir doch mal. The Lord's going to say, you were in my right hand. Ich stehe vor dem Herrn. Nein, der Herr wird sagen, du warst in meiner rechten Hand. I gave you grace. Ich habe dir Gnade gegeben. 2 Corinthians 12. All the grace you need to do ministry. Alle Gnade, die du nur irgendwie gebraucht hast, um diesen Dienst auch zu verrichten. And the truth. Und ich gab dir auch die Wahrheit. You are accountable to both. Und du bist beiden gegenüber verantwortlich. You're accountable for all I wanted to do through you. Du bist verantwortlich für all das, was ich durch dich tun wollte. So to me it primarily speaks of all that God wants to do for me. Also es spricht jetzt vorderhand über all das, was der Herr durch mich tun wollte. And the accountability. Und die Verantwortung dem gegenüber. Romans 11:22. Römer 11, Vers 22. Oh, the kindness. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. And severity. Die Güte und die Strenge Gottes. What the right hand of God speaks to me. Das ist das, wovon die rechte Hand Gottes für mich spricht, von der Güte und der Strenge Gottes. Wenn wir demütig sind als Leiter, werden wir seine Güte, seine Freundlichkeit erfahren. Wenn ich aber arrogant bin, dann werde ich seine Strenge erfahren. Und das ist keine nette Sache, da in die Hand eines zornigen Gottes zu fallen. And scholars say that this applies to all of us who are in any kind of leadership situation. Und Schriftgelehrte sagen, dass es sich eigentlich auf jeden anwenden lässt, der in so einer Leitungsposition sich befindet. He holds the stars in his right hand. Der Herr hält diese Sterne, das heißt die Botschaften, in seiner rechten Hand. So, just to close. Um jetzt abzuschließen. I'm the Alpha and the Omega. Der Herr sagt, ich bin Alpha und Omega. When we hear that term, there's nothing before it, there's nothing after it. Wenn wir diesen Ausspruch hören, es gibt nichts vor ihm, es gibt nichts nach ihm. It's just all God. Er ist einfach nur Gott. He's in full control. Er hat alles unter Kontrolle. He has a purpose in time. Er hat einen Zweck in der Zeit. It's headed toward his kingdom. Und wir laufen auf seinen He knows what's best for me. Er weiß, was für uns am besten ist. So let us say like John. Also lasst uns sagen, wie Johannes. I am also a companion and a brother or a sister. Und ich bin auch ein Kamerad darin, ein Bruder in tribulation. Oder eine Schwester in der Trübsal. Tribulation, ja, Trübsal. You get to heaven. Du kommst in den Himmel. There's John. Da ist Johannes. You say, John on Patmos. Du Johannes von Patmos. Yeah, the brother, the brother of suffering. Ja. Mein Bruder Me im too. Leiden. Ich Me auch. Too. Yeah. Ich auch. Ja. Yeah, me too. Me too. I also went through some stuff. Ich bin auch durch diese Ehe gegangen. Someone will say, horrible marriage. Also schreckliche Ehe. Yeah, but I embraced it. Aber ich hab's umarmt. Brother in suffering, man. In the kingdom. Im Königreich sind wir. And we embraced it. Und wir haben es umarmt. Thank you. Danke. There we are. Und da sind wir. In the kingdom forever. Wir sind im Königreich für immer. Seeing the Lord. Und sehen den Herrn. Okay, well. Lord, bless these words to our hearts. Herr, segne diese Worte für unser Herz. We want to see you, Lord. Wir wollen dich sehen, Herr. In our situations. In unsere Situation. We're headed toward the kingdom. It's eternal. Wir laufen das Königreich zu, dass er ewig ist. We're going to see you like it's written. Und wir werden dich so sehen, wie Eyes of fire. Es beschrieben ist, Augen von Hair Feuer. Like snow. Haar wie Schnee. Feet like burning bronze. Füße wie feuriges Erz. Face like the sun. Und dein Angesicht wie die Sonne. Words like thunder. Worte wie Donner. In your kingdom. In deinem Königreich. And you are our best friend. Und du bist unser bester Freund. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.